So, einen schönen guten Tag. Ich möchte dir unseren Vorsitzenden vorstellen, Herrn Peter Dankmann. Vielleicht kannst du dich auch noch einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Isabel. Ich komme aus San Sebastian in Spanien. Ich bin 15 Jahre alt und ich lerne an der deutschen Schule.